spielt auf dem Akkordeon. Die Musik, das ist sein Leben. Ja, seit vielen Jahren schon. Ist ein Schiff hinausgefahren, dann singt er immer dieses Lied. Adieu. Adieu, auf Wiedersehen. Kein Herz bleibt gern allein. Adieu, auf Wiedersehen. Abschied nehmen kann so traurig sein. Adieu.